am Bonus. Müssen uns also nur noch zu 70% wirklich reinhängen, wie du es so. Was hast du gerade für eine Formulierung benutzt? Reinhängen? Oder was hast du gesagt? Ich sagte voll aufgehen, aber. Rocken, glaube ich, hast du sogar gesagt. Ja, kann sein, dass ich gesagt habe, dass wir das jetzt durchrocken wollen, aber ich muss mit der Tür ins Haus fallen. Dieser Podcast nähert sich ja offensichtlich dem Ende. Ja. Also dieses Jahr jetzt. Das Projekt, die Podcast-Harpune, ist schön langsam ausgeklungen. Der ganze Momentum ist weg. Das war's. Wir singen nur noch Weihnachtslieder seit 10 Folgen. Ich habe jetzt auch langsam darauf keine Lust mehr. Aber es ist ja bald neues Jahr. Und anders als normale Menschen, die ja sagen die ganze Zeit, gut, da fängt ein ganz, ganz neues Kapitel an im neuen Jahr, bin ich der Meinung, nein, das plant sich nur aus. Es ist halt einfach nur eine Woche, die nur teilt wird von diesem signifikanten Datum Silvester, was man Silvester nennt. Aber danach ist genauso, geht es genauso was weiter. Was ja auch eigentlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Genau. Eigentlich geht es genauso weiter. Eigentlich ist da kein Bruch. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mal eine Woche Pause machen. So. Diese Woche jetzt meinst du? Nee, nicht diese Woche. Nee, das wird, so irgendwie ein Silvester. Dann wird die Aufnahme abbrechen. Lass uns erstmal Pause machen. Ja, eigentlich war das Podcast-Projekt von Anfang an ja als einjähriges angelegt. Wir haben damals gesagt, wir machen ein Jahr. Ich dachte, jetzt du sagst, es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. War es auch, aber gut. Du hast recht, es war ein Jahr für ein Jahr angedacht. Und jetzt sind wir da nach einem Jahr. Und ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ich sag mal so, wir haben die letzte Woche war sehr markant. Wir haben unseren ersten richtigen Shitstorm bekommen. Wir hatten unseren ersten Stand-Up-Auftritt. Wir haben unseren Shop gelauncht und wir haben die 2000 Follower-Marke bei Twitter gebrochen. Was ist eine Woche? Das war die krasseste Woche meines Lebens. War wirklich die krasseste Woche aller Zeiten. Das heißt, auch mal Hallo an die 1500 taiwanesischen Bots, die uns gerade zuhören. Hallo! Ni hao! Arigato! Kosaimaste! Schön, dass ihr dabei seid. Hallo! Und natürlich auch an die 1500 taiwanesischen Kinder, die gerade nichts anderes zu tun haben, als unseren überteuerten Plüschelch zu stricken. Arigato, kosaimaste, und auch vielen Dank an die 50 Leute, die uns jetzt entfolgt sind, weil sie es nicht ertragen haben, weil sie plötzliche Themenwechsel nicht verarbeiten können. Doch mal ein großes Entschuldigung von uns, besonders von Florentin, der wollte sich jetzt in einem 10-minütigen, in einer 10-minütigen Gegendarstellung noch bei euch entschuldigen. Ich bin kurz raus. Viel Spaß. Und natürlich auch vielen Dank an die 5 Hörer, die wir diese Woche persönlich getroffen haben im Boing im Comedy Club. Vielen Dank. Ich glaube, das sagt man anders. Man sagt Boing. So spricht man das, glaube ich. Unsere beiden, ist auch immer noch seit einem Jahr immer noch die beiden lustigsten Soundeffekte, die wir haben. Wir haben immer noch Strrrr und Boing. Ja. Piu Piu Piu hat es noch nicht abgelöst. Ja, wenn der Scherenmann dreimal klopft, heißt diese Folge tatsächlich. Warum werdet ihr später merken? Denn eigentlich diese Folge war ja eigentlich erst die Pointe zu dem Aufschrei von letzter Folge. Das habt ihr nur nicht verstanden. Ihr habt War ein Teaser für heute die große Kindervergewaltigungssendung. Ja, genau. Wir sind gespannt. Ihr seid auf der gestrichelten Linie des Spannungsbogen eines Gags gesurft sozusagen, aber seid der Welle nicht standgehalten und seid ins Wasser gefallen. Er hat leider nicht funktioniert. Ja, was wir nämlich rausgeschnitten haben, war, was zu eurem Nachteil wahrscheinlich, haben wir dann diesen Satz von mir, wo ich gesagt habe, das war jetzt ein Teaser auf die nächste Woche, große Vergewaltigungs-Special-Folge. Wenn ihr das also gerade hört, dann tut's mir leid, diesen Satz hätte ich vielleicht drin lassen sollen, weil das ist heute die große Themenwoche Kindervergewaltigung. Denn, wie jeder weiß, die L-Form schreibt man gewöhnlich mit der linken Hand auf der eigenen Stirn. Ja, ich muss ganz kurz was trinken. Ja, trink was. Oh, wir haben nämlich mal wieder eine Skype-Folge. Wir sind tatsächlich heute wieder mal gemütlich bei uns zu Hause. Die Heizung ist auf 3 angedreht. Schön langsam die ersten Schneeflocken fallen draußen vom Himmel. Und wir sind wieder nach heimgekehrt. Wir sind nicht mehr im Studio. Diese ganzen Regler. Ganz kurz, und die du sagst Mikrofon, heimgekehrt. Teures Equipment. Du sagst heimgekehrt. Du kennst dich in Berlin kein bisschen aus. Fühlst du dich in Berlin zu Hause eigentlich? Würdest du sagen, das ist dein Zuhause? Ja, aber nicht wegen der Stadt, sondern wegen den Leuten. Weißt du, hier sind einfach Leute, die mir ans Herz gewachsen sind. Hier sind viele tolle Gestalten. Die Berliner, das ist einfach ein ganz eigenes. Du kennst Lars Paulsen, Aurel Merz, das war's. Das sind alle Bekanntschaften. Und meinen persönlichen Starbucks-Barista, den kenne ich auch. Das ist ein guter Freund von mir. Er weiß leider nicht, wie du heißt, weil er immer deinen Namen falsch schreibt. Haha, Starbucks. Kann ich euch mal ans Herz legen, um mal diesem kapitalistischen Großkonzern noch mehr Geld in den Rachen zu werfen durch meine Werbung. Zwar Gebt euch mal bitte beim Starbucks den Red Velvet Cake. Unfassbar. Ich weiß nicht, wer von euch die Jim Gaffigan Show da draußen sieht, wo es eine Folge gibt, wo er in einem Hotelzimmer einen ganzen Red Velvet Cake isst und sich gefragt hat, hä, Red Velvet Cake? Was ist das denn? Was ist das? Und das ist unfassbar. Das ist großartig. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber es ist weiße Schokolade mit im Spiel. Ich glaube, es sind Rübenfarbstoff im Spiel. Es ist ein roter Kuchen mit weißer Glasur. Super gut. Aha. Du kennst ja Dinge. Ja, also falls ihr zu den Feiertagen noch nicht genau wisst. Also ich muss dann auch ehrlich sagen, eigentlich ganz geil, weil wir haben heute den 3. Dezember und nee, wir müssen ja so tun, als hätten wir, Moment, wir haben heute den 1. Dezember. Ach, das erste Türchen ist schon auf. Und ich habe das Gefühl, ich weiß auch schon, was in den anderen beiden Türchen drin ist. Wir sollten keine Tweets mehr raushauen, wenn wir aufnehmen. Und das Geile ist, also wir am 1. Wir haben zweimal bislang rausgehauen, dass wir in einem Tag aufnehmen. Und an beiden Malen haben wir es nicht gemacht, wir haben uns beide Male angelogen. Ja, sehr gut. Aber das Geile ist, also angenommen, heute wäre der 3. Dezember, dann könnte man ja folgende Aussage tätigen. Ich kaufe mir später noch einen Adventskalender, weil ich noch keinen habe und kann direkt drei Türen aufmachen. Wie geil ist das denn? Mega gut. Was hast du für einen? Hast du auch so ein Special? Du hast einen After-Eight-Adventskalender. Genau, ne? Ich kaufe mir jedes Jahr den After-Eight Big Ben Tower. Und hast du auch so ein QR-Code-Ding, so was Neumodernes ist, was Hochtechnisiertes? Wo jeden Tag. Wie wo dann hinter jedem Türchen ein QR-Code ist. Genau, wo du dann tolle Videos bekommst oder. Das gibt's auch? Ja, oder du kriegst Gutscheine oder sowas. Dann gibt's auch rubbellos Adventskalender, wo du jeden Tag was gewinnen kannst, tatsächlich. Nee, so modern bin ich nicht. Meine Tradition ist es immer schön, Adventskalender kaufen, ein paar Tage zu spät, dann drei Stückchen essen, dann auf die Heizung stellen und dann am 4. Dezember merken, oh, okay, das ist alles zu einem riesigen Klumpen verschmolzen, dann wegwerfen und dann bis auf nächstes Jahr warten. Nächstes Jahr warten, ist das vielleicht ein Stichwort für ein nächstes Thema? Mal gucken, was Stefan Tingo draus macht. Viel Spaß. Wo du gerade Starbucks angesprochen hast, ich bin neuerdings erst übergegangen, weil ich habe eine Kaffeemaschine, einen Vollautomaten mir mal irgendwann vor ein paar Jahren gekauft. Aber wow. Leider Gottes bin ich nicht in der Lage, das instand zu halten, weil es andauernd schimmelt. Es ist einfach, das heißt, auf der Fehlkaufskala, wo würdest du es einschätzen? Über deinen Segway oder nee, über deine Topfpflanze? Es war billiger als Segway und ich habe es öfter benutzt. Öfter benutzt als Segway und billiger als Segway. Also auf Platz 3, würde ich sagen. Nach meiner Wohnung, meiner Zweitwohnung, die ich noch nicht bezogen habe, die ich aus Versehen, weil es Schnäppchen war, auf Sylt gekauft habe. Ja, dieser riesige Villa in Amerika, die wir für 150 Dollar gekauft haben und noch nie da waren. Genau. Ne? Nee, ganz ehrlich, das war mir dann irgendwann zu viel. Und jetzt bin ich übergegangen zu Filterkaffee, weil das auch irgendwie im Kommen ist. Und seitdem riecht meine ganze Wohnung seit Tagen so wie ein Lehrerzimmer. Ich habe ganz lange überlegt, woher kennst du diesen Geruch? Aber man kann sich ja durch Gerüche sehr gut an Dinge erinnern. Und mir sind schlagartig so Lehrerzimmererinnerungen ins Gedächtnis gespült worden, weil es einfach, das ganze Wohnung riecht einfach so nach Kaffee. Dieser beißende Kaffeegeruch, dieses Gesättigte. Ja, und so Kaffeeatem auch irgendwie. Also nicht der Kaffee selbst macht, dass der Raum so raucht, sondern durch den Körper eines normalen Mitte-40ers frustrierten Lehrers, durch diese ganzen Stresshormone, wird der ganze Kaffee nochmal angereichert. Und dann durch diesen Kaffeeatem, wenn man mal sagt so, Frau Meisinger, ich muss Ihnen von einem anderen Lehrer was sagen. Und dann kommt dieser Odem des Lehrers einfach zurück, so dieser Atem in dein Gesicht. Das ist für mich genau der richtige Lehrerzimmergeruch. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch so ein bisschen immer auf der Suche nach geilen Werbungen. Und wir haben auch selber schon sehr oft Leuten gesagt, wie sie besser Werbung machen könnten für ihr Produkt. Aber ich glaube, ich habe die beste Werbung überhaupt gefunden, die man jemals für irgendwas gemacht hat. Und zwar Radiowerbung, auch was sehr vergessen ist mittlerweile. Radiowerbung, es war nämlich eine Firma, die das Haus ausmisst mit so Infrarotkameras, um dann zu sagen, wo man Strom sparen kann. Und ist ja auch eigentlich total löbliches Produkt eigentlich auch, damit man selber auch der Umwelt zuliebe was machen kann und gucken kann, wo man selber Strom sparen kann. Und dann haben die halt Werbung gemacht und das fing an mit so einem lustigen Dialog. Oh, was hast du denn da? Ja, das ist ein ganz tolles, buntes Bild von meinem Haus. Oh, so eins hätte ich auch gerne. Ende. Das war die Werbung. Die haben dieses tolle, geile Produkt, was innovativ in Richtung Zukunft denkt, beworben mit einem tollen, bunten Bild von dem Haus, was du bekommst. An wen richtet sich das denn? An die Kinder? Was denn für ein toller, sich bewegender Stahlkoloss, der vor deinem Haus steht? Das sieht ja lustig aus. Das will ich auch haben. Ja, dann geh zu Peugeot oder Renault oder was auch immer. Fand ich so lustig. Warum macht man, wie kommt man auf die Idee? Das Coolste, so die Marketingagentur wird einfach nicht verstanden haben, für was sie da Werbung machen. Und dann dachten die, das Coolste daran ist so das tolle, bunte Bild von dem Haus. Ich glaube, die haben einfach aufgegeben. Die haben gemerkt, es macht keinen Unterschied. Die haben Marktforschung gemacht und gesagt, es ist egal, welche Werbung man macht, solange man den Namen des Produkts sagt, ist alles gut. Kann sein. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, Seitenbacher ist auch seitdem einfach wirklich die beste Werbung. Ja. Weil es einfach sich, weil aber gar nicht so tut, als hätte man irgendwas Cooles zu verkaufen, sondern einfach nur den Namen. Podcast-UFO, Podcast-UFO, Podcast-UFO. Deswegen finde ich auch die Idee von einem weißen Raum, wo einfach kurz Pause gemacht wird. Ja, Spoiler nicht. Wo man halt diese ganzen, ja, okay, alles klar. Dann nicht, mein Gott, dann mache ich halt hier keinen geilen Content im Podcast raus. Dann, gut, dann schweigen wir dann nicht. Ja, müssen wir jetzt auch schon aufhören. Denkt euch auch eine geile Geschichte gerade mal. Mir auch egal. Wollen wir noch mal kurz eine Schweigeminute einlegen? Für unser Zweitprojekt, die Podcast-Zimtschnecke. Nee, für das unser. Leider verendet ist. Für unser, Da ist, wissen, da ist die Schweigeminute in meinen Satz reingerutscht. Stefans neuer Stil ist einfach das Schnitt-Guantanamo. Er macht nach jedem Wort eine vierminütige Pause, um das perfekte nächste Wort zu finden und rafft das dann alles im Schnitt so zusammen. Die Aufzeichnung dauert 12,5 Stunden. Nein, man nennt mich auch eher mal durch eine Anekdote. Man nennt mich auch Stefan Feedline-Podcaster. Ich bin so in der Szene, nennt man mich den Feedline-Podcaster, weil ich immer nur Feedlines raushaue im Podcast und dann nachher im Schnitt geile Pointen einfügen. Genau, dein gesamtes Comedy-Material durchsetzt. Was hat John Mulaney eigentlich? Was würde John Mulaney auf diese Feedline sagen? Und schneidest dann irgendwas auf seinem Programm rein. Ja, was würde John Mulaney jetzt tun? Das frage ich mich sehr oft. Ja, falls ihr euch fragt, was Stefan getan hat, wollen wir schon zu. Ich habe die ganze Zeit den. Falls ihr euch fragt, wer das die ganze Zeit ist, der da redet. Hier ist ein kleiner Einspielfilm, den ich verbreitet habe. Das ist Florentin Will. Ja, jetzt lass mal hören. Jetzt lass mal hören, mein Lieber. Das, was im Neo-Magazin immer in viertägiger harter Arbeit entsteht, improvisiere jetzt mal. Ich mach die Musik. Der 1978 in Bielefeld geborene Florian Matthias Wilnorek ist, anders als man vielleicht erwartet, nicht als Klassenclown zur Welt gekommen. Er war damals ein sehr ernster Mensch, der sich in harter Kleinstarbeit. Und wir sind Neo. Ich dachte, wir machen jetzt ein geiles Hörspiel irgendwie. So eine Impro-Nummer. Nee. So eine, das darfst du nie wieder denken. Hörspiele sind direkt verboten. Hörspiele und Scheren, das sind die beiden Worte, wo sofort der Filter anspringt und sofort rausspringt. Aber hättest du das gedacht, ganz kurz, hättest du das gedacht, dass so viel geballter, ehrliche Entrüstung kommen kann, weil man ein Thema anspricht, was nicht jedem passt und es vielleicht nicht korrekt behandelt hat, weil man keinen Scherz darüber gemacht hat in einem Comedy-Podcast? Ja, wir hätten eigentlich einen Scherz gemacht. Ja. Das war unser Fehler, dass wir keinen Scherz gemacht haben. Die Leute haben uns vorgeworfen. Warum habt ihr denn ich bin bereit zu lachen, mein Mund ist schon offen, meine Augen weit geöffnet. Ich würde jetzt nur gerne lachen, aber da ist nichts. Das war tatsächlich unser Problem. Und ehrlich, ich hätte es echt nicht gedacht, dass da so viel zurückkommt. Aber naja, ich sag mal, man muss eine Community manchmal schleifen. Wie eine gute Schere. Wie einen Diamanten. Ja, oder wie eine Schere. Ich wollte es rausschneiden und sagen, wie ein Diamanten. Nein, so kannst du es einfach nicht machen, dass du, wenn wir beide eine Pointe liefern, einfach meine rausschneidest. So funktioniert das nicht. Ganze fucking Geschneide hat wirklich unseren Podcast ruiniert. Früher haben wir überhaupt nichts geschnitten. Das ist alles so, hör auf jetzt über Scheren zu reden. Nein, da haben wir mal laufen gelassen einfach und haben einfach mal ein bisschen geschnackt einfach, wie zwei Leute es machen. Da war das Tempo nicht so hoch, da war die Gagdichte nicht so hoch, aber es war ehrlich, es war authentisch. Da war nicht immer rund, aber es hatte Charakter, hatte es. Genau, und es dann hatte aber hier eine Ecke und eine Kante, wo man sich dran gestoßen hat, ja. Wo man sich dann geschnitten hat. Auch nicht austauschbar. Und dann mal ganz ehrlich, wir haben dann diese Diskussion geführt, wie wir damit umgehen jetzt mit dem Shitstorm, während ich meinen Badass-Moment der Woche hatte. Ich war beim Rollhockey. Hey, mega geil. What? Ja. Also ganz kurz, ich war beim Rollhockey. Hockey, die uncoolste Sportart der Welt, plus was? Rollschuhe. Die uncoolste Wickelsportbekleidung der Welt. Aber minus mal minus ist plus. Und man denkt sich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit Kopfhörer ins Ohr gemacht und Starlight Express gehört. Und es ist einfach perfekt. Es ist nicht so teuer wie Starlight Express, aber es ist genau das Gleiche. Erwachsene Männer fahren auf Rollschuhen und bunten Trikots rum und bewerfen sich mit Bällen und dabei haben sie Schläger in der Hand. Mega. Und irgendwie das Geile war daran, ich bin danach nach Hause halt und haben Leute gefragt, wie hat's dir gefallen? Und ich habe gesagt, ja, war ganz okay. Aber das Spiel ist 6-6 ausgegangen. Das war also sowas wie, weiß nicht, wie wenn im Fußball ist nachher im EM-Finale 8-8 gespielt wird oder sowas. Ist einfach ein wahnsinnig erstaunliches Ergebnis, 6-6. Und man kommt nach Hause und sagt, ja, war ganz okay. Das fand ich auch so beeindruckend, wie unbeeindruckend diese Sportart für mich. Es gab 17 rote Karten, ja, war ganz nett. Es gab eine blaue Karte tatsächlich einmal. Eine blaue Karte. Das hat er sich doch ausgedacht. Der wusste doch, dass keiner aus dem Publikum Ahnung hat. Es war echt lustig. Und es gibt Team-Fouls und blaue Karten. Es ist ein bisschen weird, aber es ist ein, man hält fest, es sind erwachsene Männer, die auf Rollschuhen rumfahren und versuchen, ein Tor zu treffen. Total cool, großartig. Ja, ich finde das ja immer so spannend, wenn bei so Sportarten, die man ja als was ganz Festes eigentlich sieht, dann tatsächlich auch Dinge geändert werden. Ich habe mir zum Beispiel letztes Mal, weil ich ein sehr erfülltes Sozialleben habe, die Geschichte des Schachs durchgelesen. Oh yeah. Und wow. Hey yeah. Party time. Und der Pokal zum uncoolsten Leben 2015 geht an Florentin Will. Also es tut mir leid an alle Hörerinnen, die sich jetzt ihre Unterwäsche wechseln müssen. Es tut mir wirklich leid, es war nicht beabsichtigt. Aber tatsächlich habe ich gelesen, wie die Schachregeln sich im Verlauf der Zeit geändert haben. So im 18. Jahrhundert irgendwann, wo man gesagt hat, Leute, hier, das funktioniert nicht. Wir können nicht 7 Spieler gleichzeitig dieses Spiel spielen lassen. Wir können nicht die Türme werfen lassen. Wir können nicht mit den Türmen auf den Gegner werfen. Wir haben 3 verschiedene Arten von Bällen jetzt im Spiel. Man muss würfeln, es ergibt einfach keinen Sinn. Und dann würde es gerne, die Rochade zum Beispiel ist ein sehr interessantes Beispiel, die sehr oft geändert wurde. Ja, die sehr oft geändert. Ich habe auch die das ist das nächste Buch, das ich lese, die Geschichte der Fachbegriffe im Schach aussprach. Oder die Geschichte der Rochade. Ja. Genau. Und ja, ist sehr spannend tatsächlich, dass sich sowas auch ändern kann, dass man hier immer als etwas Starres wahrnimmt. Ja. Nehmt euch das mal als Vorbild. Nehmt euch mal die Rochade als Vorbild und versucht Dinge zu ändern, die ihr immer als nicht änderbar wahrgenommen habt. Ist beim Eishockey auch so. Da gibt es nämlich dann irgendwann Overtime, wenn unentschieden gespielt wird, weil dann wird der Punkt noch ausgespielt, der Gewinnpunkt. Und in den USA wird es jetzt 3 gegen 3 gespielt. Was dazu führt, dass es unfassbar schnell wird und unfassbar cool wird. Und dann werden jetzt auch Videos rumgeschickt, 3 gegen 3 ist das Beste überhaupt und so. Also auch relativ moderne Sportarten verändern sich noch. Was ich toll finde. Ich bin so Teamgröße ist ja relativ willkürlich. Ne? So Fußball, ja, 11, Handball, 8, keine Ahnung, ich weiß nicht mal. 7, weiß einfach, da kann man auch sagen, so, nee, komm, lass, wir machen einen raus. Freddy, du gehst raus. Wir machen jetzt nur noch 6. Wir machen jetzt immer ohne dich. Ohne dich, warum? Das ist auch sehr willkürlich, einfach zu sagen, wir hauen einfach noch 10 Leute dazu und gucken einfach mal, was passiert. Ja, vor allem, ich versuche mal nachzuvollziehen, warum Sportarten so erfolgreich sind, wie sie sind. Und ich bin der Meinung, dass Fußball. Oh, sehr gut, sehr gutes Thema. Das hatten wir schon, glaube ich, mal bei der Sendung Sport. Aber für die neuen Hörer. Komplett geschnitten worden. Wir holen mal die neuen Hörer mit rein, die gekommen sind, weil sie Kindervergewaltigungsgags toll finden. Nee, wir machen es jetzt immer so: immer wenn wir eine Anekdote erzählen, die wir schon mal erzählt haben, schneiden wir die einfach aus dem alten Podcast raus. Und wir ernähren uns sozusagen von unserem eigenen Körper. Oh, wir sind so Parasiten von uns selber. Ja, genau, so Parasiten. Wir fressen uns selbst. Und auf. Ich bin der Meinung. Und irgendwann haben wir gar nichts mehr und nur noch die neueste Folge, in der alles als großer Kristall zusammenkomprimiert. Was die Best-of-Folge ist im Jahr 2033. Psst, Mann, du spoilerst aber heute wieder. Uiuiui. Und zwar, ich bin der Meinung, dass Fußball so erfolgreich ist, weil es halt die perfekte Feldgröße hat und weil es so einfach ist, zu verstehen und zu spielen. Und ich bin der Meinung, also Sport entsteht ja, glaube ich, um so sich einen Ausgleich zu schaffen, nach der Arbeit was zu machen. Und so einen Ball hat man halt schnell und 2 Tore und irgendwo reinschießen ist halt sehr nah. Ist halt sehr nah an nichts. Also, man kann sehr schnell machen. Und deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht. Du hast sehr, sehr lange drüber nachgedacht, über das Konzept. Ja, und aber deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, warum in den USA beispielsweise andere Sportarten erfolgreicher sind. Weil, ja, und vor allem wesentlich komplexere Sportarten, genau, zum Beispiel Baseball habe ich bis heute nicht verstanden. Ja, das ist genau, was ich als verstehe, als eine Mischung aus Brennball. Also vor allem, es wird ja alles daran gemacht in Baseball. Es wird geschlagen, gelaufen, gefangen, gelaufen und geschlagen. 5 verschiedene Sachen. Und auf den Boden rumgerutscht noch auch sowas. Was das soll, weiß ich auch nicht. Ja, aber wie entwickelt sich das? Also man hat einen Schläger hat man seltener zur Hand als einen Ball wahrscheinlich. Also anscheinend hängt meine Theorie da so ein bisschen. Verstehe ich nicht ganz. Ja, da könnte man jetzt einen lustigen Sketch drüber schreiben, wie Baseball erfunden wurde, dass es immer irgendeinen historischen trächtigen Ereignis gab, irgendwie in Budapest 1922, wo dann irgendwas geschlagen hat. Da könnte man sich was überlegen, aber. Aber es ist Donnerstagabend, ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr drauf, jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen. Du meinst, es ist Dienstagabend? Dienstagabend. Ich habe jetzt nur das D gelesen, deswegen. Du, was, naja. Florentin, was ist bei dir in der Woche? Du bist ein Weihnachtsmensch, oder? Du bist ja jemand, ja, total, der Weihnachten lebt. Du hast bestimmt auch für fünf Leute mindestens schon deine Geschenke zusammen. Hast du auch schon verpackt? Du bist ein Verpacker, ne? Ein kleiner Verpacker. Ich habe mir heute mal überlegt, dieses Jahr, glaube ich, bestelle ich meine gesamten Geschenke. Ein Satz, der vor 15 Jahren vielleicht angemessen wäre, heute vollkommen normal ist. Und zwar bestelle ich alle meine Geschenke im gleichen Shop. Und zwar bei spreadshirt.de/das Podcast UFO. Shop.spreadshirt.de/podcast. Und da bestelle ich mir ganz viele tolle T-Shirts und Tassen und Becher und was auch immer. Ich stelle mir gerade vor, wie in einem Paralleluniversum wir in noch dümmer da sitzen und gerade die Internetadresse sweatshirts.de anpreisen. Oder wie wir in einem Paralleluniversum in kleine Plüschbären reden und uns Mikrofone aus dem Shop bestellen oder sowas. Oder in einem anderen Paralleluniversum, was ich für den persönlich viel cooler finde, wo zwei Weihnachtselche da sitzen, den Podcast moderieren und Menschen anmoderieren, die man bestellen kann jetzt auf der neuen Seite. Oder zwei Stühle auf Menschen sitzen, die den Podcast moderieren. Ja, Kinder, uns gehen die Ideen so schnell nicht aus. Freut euch auf ein erfolgreiches Jahr 2016. Das wird richtig geil. Nochmal richtig los. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das wird richtig toll. Nein, lass uns doch jetzt einfach mal lass mal jetzt den Senderablauf durchgehen. Mir fehlen auch die fucking Worte jetzt hier auch. Den, nicht Kür, sondern. Ich habe übrigens mir gerade nochmal die Limo gekauft. Die Limo, für die Joko und Klaas Werbung machen. Die habe ich mir gekauft nochmal. Weißt du, du sagst immer, Stefan macht wieder einen Fehlkauf gemacht und so, aber das lasse ich mir auch nicht sagen, weil manchmal unter diesen vielen Fehlkäufen sind auch ein paar Sachen dabei, die ich mittlerweile in mein Leben geholt habe, wo ich dann den Arm groß gemacht habe und Leute reingeholt habe in mein Leben und Produkte. Und nur wenn man viel probiert und auch viel scheitert, kann man auch viele Sachen richtig machen. Und die Limo ist toll. Von Granini. Granini. Granini. Ah, endlich, Granini. Jetzt könnte man, was wäre eine gute Werbung für Granini? Granini, wenn sich dann immer Flüssigkeiten in Plastikbehältern kaufen wollen. Zu sich nehmen wollten, um nicht zu verdursten. Genau, Granini, um nicht zu sterben. Wir machen lebenswichtige Flüssigkeiten. Können aber auch jede andere Flüssigkeit trinken, aber auch. Ist, glaube ich, ein Family Guy Gag. Drink it, then make it to pee. Oder so. Drink it, then convert it to pee. Ich glaube, das ist auch so ein Anmachspruch. So, hey, wollen wir was trinken? Sonst verdurstest du. Naja, also, man sieht die verschiedenen Elemente. Ist ein bisschen eingerollt, der Florentins Anmachorgan. Habe ich das letzte Mal im Alter von 8 Jahren benutzt, den Gag. Tatsächlich hat auch damals nicht so gut funktioniert. Bei Stefanie, aus der Parallelklasse. War so hübsch in dem kleinen Kleid. Was ich mir letztens überlegt hatte. Ich habe tatsächlich in der Schule, weil du halt schon angesprochen hast, ich war ein sehr ernster Schüler und das stimmt, das möchte ich nochmal aufgreifen. Ich habe eigentlich den ganzen, ich habe viel aus dem Fenster geschaut und ich weiß auch ganz genau, einmal ist ein Vogel gegen das Fenster geflogen. Allerdings habe ich genau, als das passiert ist, du hast die ganze Zeit geguckt, aus dem Fenster geguckt, weil du gehofft hast, irgendwann passiert mal was Geiles, ja, was ich nicht verpassen werde, aber alle anderen. Und dann läuft Stefanie auf der anderen Seite bei der Tür von der Parallelklasse vorbei. Ich gucke kurz zu Stefanie und dann plötzlich, was? Und ich gucke zurück und nein, wie gut das aussehen muss, weil man sieht den Vogel ja schon von ganz weit kommen. So, man sieht ihn von ganz weit denken, ah, das ist ein Vogel. Und er kommt näher und näher und oh mein Gott, wo will der hin? Oh mein Gott, näher will der zu mir? Was ist denn da los? Und watz, direkt auf eins. So cool, oder? Und dann habe ich mir auch gedacht, weil man es ja dann an so vielen Fensterfassaden so Aufkleber gibt von so Vögeln. Ne? Und dann dachte ich mir auch, das ist ein bisschen makaber, oder? Dass man gerade da an diese Fensterscheiben diese Vogelsticker macht, wo die halt ständig dagegen fliegen und sterben. So, ich dachte mir, das ist so ein bisschen, wie wenn man auf die Autobahn so Sticker von Igeln und Füchsen oder sowas macht, die da ständig sterben. Einfach, weil ich dachte so. Aber das hast du jetzt nicht verstanden. Das ist das grundlegende Konzept dieser Sticker nicht verstanden. Ja, das war auch der Gag. Das war, wenn das der Gag war, dann tut's mir aber leid. Dann tut's mir leid für diesen Podcast und dann sollten wir den jetzt in diesem Moment beenden. Weil wenn das dein Angebot des Gags war, ich fand die Idee nicht schlecht, aber es ist eine falsche Prämisse. Und wenn die Prämisse falsch ist. Ja, aber das ist doch der Gag, dass die Prämisse falsch na ist. Naja. Mein Gott, du musst jetzt nicht hier jeden Gag auseinanderreißen, was ist denn da los? Nee, ich wollte einfach nur jetzt mal den berechtigten Einwand bringen, dass diese Sticker ja dazu da sind, dass sie da nicht sterben. Und das ist jetzt, dein Gag war jetzt zu sagen, dass man die genau da aufhängt, wo sie sterben. Aber das stimmt ja nicht. Weil die ja nicht da sterben, wo die Sticker sind. Es war noch nicht mal wirklich ein Gag. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ich mir als Kind gedacht habe, es ist ein bisschen makaber, ja, dass man die da genau dahin klebt, wo die sterben. Und habe aber nicht so weit gedacht, dass sie da vielleicht hängen, damit die eben nicht sterben. Darauf wollte ich nur aufmerksam machen. Ich dachte, das wäre so ein Ding, dass man, wie wenn man irgendwie, keine Ahnung, Kunstschnee auf einen Tannenbaum tut, weil ja in der Natur Schnee auf Tannenbäumen ist, dass man aus dem genau dem gleichen Konzept heraus tote Vögel an Fensterscheiben malt, weil die ja da ständig dagegen fliegen. Das war mein Gedanke so, ah ja, okay, um es realistischer zu machen, macht man da Vogelleichen an die Fensterscheibe. Aber auch so, gut, kommen wir jetzt auch schon gut langsam dass du auch wieder so makaber denkst, dass diese simplen schwarzen Sticker Vogelleichen sind. Ja. Und dann habe ich mir, der Gedanke kam mir jetzt als Erwachsener, dass man vielleicht immer an die Stelle, wo ein Vogel hinfliegt, dann so einen Aufkleber macht, so als Killcount so ein bisschen, vielleicht um Vögel abzuschrecken, so don't fuck with us, don't fuck with the window, man. Ich finde auch, man sollte diese Linien um Leichen, diese weißen Linien, nie wegmachen, weil ich finde es total spannend ja, zu sehen, gut, ja, wie viele Menschen schon an dem Ort gestorben sind, exakt wo ich gerade stehe. Weil das ist nicht doof. Das ist ja auch Zeitgeschichte. Einfach. Ich meine, es geht doch im Prinzip geht's nur um Leben. Es geht im Leben nur um Leben und Tod. Eigentlich. Ja. Und deswegen würde ich gerne sehen. Und Granini. Und deswegen würde ich gerne sehen, wo Menschen sterben, genau. Und woran? Das kann ja da drin stehen. So ein kleines Bildchen mal so in den Dolch noch so drauf malt, woran er gestorben ist. Bin ich nicht schlecht. Ja, ist ein ganz gutes Bit. Könntest du vielleicht in deinem nächsten Stand-Up-Programm. Apropos Stand-Up. Was war das? Erstmal danke an die Leute, die wirklich da waren. Ja, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben ja damals, glaube ich, bei der Maxi-Schettenbauer-Folge oder so, haben wir angekündigt, dass wir mal ein Stand-Up. Bei Luke Mockridge auch. In der Folge davor. Und wir haben's ich glaube, in der Folge Stand-Up ja, haben wir das angekündigt. dass wir mal ein Stand-Up machen möchten, 5 Minuten, und haben uns tatsächlich einen Termin gebucht. Der kam dann immer näher. Ich hatte mein erstes Programm geschrieben für Maxi-Schettenbauer. Das hat dann zum ersten großen Debakel geführt. Dann bei Luke Mockridge haben wir weiter darüber geredet. Und jetzt ist es tatsächlich endlich passiert. Wir haben allerdings es nicht mehr tatsächlich veröffentlicht, weil wir nicht wollten, dass Leute kommen, weil wir Angst hatten und uns geschämt haben. Ja, ich habe auch sehr viele Leute ausgeladen noch, ganz spät. Also aktiv angeschrieben, du, folgendes, ich trete morgen auf, komm bitte nicht. Folgendes, ich kann morgen doch nicht. Ich habe spontan abgesagt und so ganz offensichtliche Lügen habe ich verbreitet. Aber es sind dann am Ende doch ein paar gekommen. Fand ich aber auch jetzt nicht schlecht. Ich fand es, glaube ich, sogar ein bisschen besser, als wenn da jetzt niemand da gewesen wäre, der einen sehen wollte. Ja, aber das waren die absoluten Hardcore-Fans. Also dann nochmal große Props an alle, die da waren. Vielen Dank. Ja, danke an alle, außer an die Creeps, die nachher noch uns zur Dönerbude verfolgt haben. genau, das fand ich da möchte ich nochmal sagen, so geht's nicht. So geht's wirklich nicht. Denkt da mal nochmal drüber nach, vielleicht. Mich haben noch ein paar Leute angeschrieben, die gesagt haben, sie haben sich nicht getraut, uns anzusprechen, aber trotzdem da waren. Ja, was natürlich die Frage aufwirft, waren da überhaupt normale Menschen anwesend tatsächlich oder waren es alle so inkognito Podcast-UFO-Hörer, wir haben schon gesagt, irgendwie so einen geheimen Ohrring tragen oder irgendwie so ein Tattoo auf der Hand haben? Genau, wollte ich sagen. So ja, wir haben schon gesagt, es wäre geil, wenn Podcast-UFO-Hörer sich, ohne sich zu kennen, zu erkennen geben. Und deswegen fänden wir es ganz geil, wenn die irgendwie so ein Mal hätten, irgendwie so ein schwarzes Tattoo oder so, irgendwie, weiß ich nicht, so eine Ziffernkombination, die sich einfach so zeigen, dann einfach bedächtig zunicken und dann ihre Tätigkeiten fortführen. Finde ich sehr geil, ein sehr cooles Bild. Kümmert euch da mal vielleicht drum. Ja, wir dachten, dass wir vielleicht beim nächsten öffentlichen Auftritt einfach das T-Shirt machen, dass sie das T-Shirt tragen sollen. Aber natürlich wissen wir um unser Klientel, sind alles schüchterne Jungfrauen, die nicht angesprochen werden möchten. Und deswegen würden die dann natürlich ironisch ein anderes T-Shirt tragen, dann Radio Nukular T-Shirt tragen. Und dann wieder ironisch, doppelt ironisch dann doch ein Podcast-UFO-T-Shirt tragen oder das weiße Podcast-UFO-T-Shirt, was sich tatsächlich sehr gut verkauft. Ja, es ist der Beste. Dafür nochmal, dass ihr uns unnötig Geld in den Rachen werft und das die Ausbeutung von kleinen Kinderhändlern unterstützt, damit ihr ein weißes T-Shirt habt. Geil! Finde ich richtig gut. Auch als Weihnachtsgeschenk super gut zu haben. Einfach der Oma ein weißes Podcast-UFO-T-Shirt schenken, das es völlig unbedarft im Bingo-Club trägt und eigentlich indirekt Werbung für unseren Podcast macht und es gar nicht weiß. Das will ich gar nicht, und es weiß, ne? Ich finde das so lustig, das wenn Leute wirklich sich ironisch dieses weiße T-Shirt kaufen mit dem weißen Logo drauf und ja, irgendwie es so Situationen gibt, wo man das aber erkennt. Zum Beispiel, genau, so unter Rotlicht, wenn man oder wenn man das unter so schönen weißen Hemden trägt. Zum Beispiel auf Hochzeiten oder sowas, und man dann im Bestimmten das Licht bestimmt fällt. Man dachte, man zieht sich einfach ein neutrales T-Shirt an, aber wenn das Licht bestimmt fällt auf der Tanzfläche, sieht man da drunter dieses Podcast-UFO-Logo scheinen oder so. Ey, ich hab die Idee. Das Podcast-UFO-Wet-T-Shirt-Contest-Parade. Das ist auch geil, weil wenn das T-Shirt nass wird, da wird sich das ja abzeichnen. Ne? Mega gut. Also ideal für den nächsten T-Shirt-Contest. Mega gut. Das heißt, falls ihr noch nicht wisst, was ihr Mama oder Oma schenkt, falls ihr die Slackline irgendwie vom letzten Jahr noch nicht mehr habt, schenkt ihr einfach so ein T-Shirt. Und sagt, geh mal zu Onkel Karl und guck mal. Aber wie fandest du das? Wie fandest du diesen Abend? Also diesen Stand-Up-Abend, diesen, wo du noch wahrscheinlich oft in deinem Leben dran zurück, also solltest du da zumindest in die Richtung gehen, Stand-Up-Comedian, wird das ein Abend sein, wo du auch oft dran zurückdenkst? Und findest du, es war ein Abend, wo du oft dran zurückdenken willst? Ja, das erste Mal vergisst man nie. Und ganz kurz, wir haben es ja auch aufgenommen, ne? Also für alle, die sich jetzt fragen, oh, schade, dass ich nicht dabei war, warum habt ihr nichts gesagt, was soll das? Ihr werdet es gleich im Anschluss hören, tatsächlich, aufgezeichnet mit allen, ich sag mal, Lachern, die tatsächlich vom Publikum kamen. Aber tatsächlich, aus einer Metaperspektive, war es leider sehr unlustig alles, weil es ganz normal war eigentlich. Wir haben weder komplett versagt, noch haben wir irgendwie mega abgeräumt. Eigentlich war es, wie man es sich erwartet hat. Wir sind da raufgegangen, haben ein paar müde Gags erzählt, ein paar Leute haben gelacht. Stefan hat tatsächlich ein paar richtig große Lacher bekommen. Ja, aber ich habe auch ganz viele Blogs vergessen. Und was im Nachhinein vielleicht besser war. Harry Potter-Block. Ich habe meinen ganzen Harry Potter-Part vergessen, weil aber auch der erste Harry Potter-Gag einfach gar nicht angekommen ist. Vielleicht habe ich dann unterbewusst gedacht, okay, cut it, lass Harry Potter da raus. Vielleicht ist es besser, wenn wir es jetzt einfach erst einspielen und dann drüber reden, weil dann wissen die Leute auch, wovon wir reden. Wollen wir das jetzt einspielen? Deswegen, jetzt viel Spaß. Ich jetzt? Ihr hört erst Stefan und dann meinen Auftritt. Viel Spaß mit unserer Entjungferung im Stand-Up-Bereich. Sponsored by Granini. Viel Spaß. Und Booster Energy Drinks. So, wir kommen jetzt zu dem Lieblingsteil meiner Show, die sogenannten Open Spots. Das heißt, man kann sich einfach bei mir melden und dann darf man 5 Minuten hier auf die Bühne. Und da haben wir heute ein paar. Und ich freue mich direkt auf den ersten. Der kommt aus Köln. Hier ist für euch Stefan Titze. Titze. Ja, hallo zusammen. Hi. Mein Name ist Stefan. Das Fun steht für Spaß. ja, ich mache das hier zum ersten Mal. Und irgendwie hoffe ich, dass wir es irgendwie, ich glaube, es für beide Seiten besser, wenn wir es irgendwie durchsehen, einfach. Also viel Spaß mit den nächsten 5 Minuten. Ich habe neulich gelesen, dass das Wort Einhorn 9-mal in der Bibel vorkommt. 9-mal kommt das Wort Einhorn in der Bibel vor. Super Mario, glaube ich, nur 2-mal. Tatsächlich. Und dann habe ich, also Leute sind auf mich zugegangen und gesagt: Nein, beruhig dich, Stefan, beruhig dich, komm runter. Es ist nur ein Übersetzungsfehler. Und dann dachte ich mir erst: Okay, gut, ist es nur ein Übersetzungsfehler? Aber Moment mal, macht es wirklich besser? Weil ich meine, es ist die Bibel. Also Leute nehmen relativ ernst, was in der Bibel steht. Wenn es nur ein Übersetzungsfehler ist, vielleicht sollten wir grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, wie professionell das damals ablief, dieses Übersetzungsprozedere. Ich meine, da wird jemand gesessen haben, irgendwie an seinem Papyrus-Duden, weiß ich nicht genau, was er hatte, und wir überlegt haben, Moment mal, Jesus ging übers, was kann das heißen? Wasser oder Sand? Ach, nehmen wir Wasser. Ich meine, was hat er denn gedacht, was er denn übersetzt, dass er auf Einhorn kommt? Keine Ahnung. Naja, und ich finde, im Grunde genommen ist die Bibel doch eine Art Zauberergeschichte. So einfach, er hat ein paar random Superkräfte, ist eine Art Zauberer. Deswegen glaube ich, dass wenn J.K. Rowling sich etwas mehr beeilt hätte und ein bisschen schneller geschrieben hätte, dann würden wir heute alle dem heiligen Harry Potter beten. Und es wäre mega geil, dem heiligen Harry Potter zuzubeten. Ich meine, wie cool wäre das denn? Wir hätten noch keine Kreuzzüge geführt, sondern Blitz, Kriege, naja, schlechtes Beispiel, vielleicht was ein schlechtes Beispiel. Es gibt auch noch andere geile Geschichten, vor allem gibt es geile Geschichten aus Deutschland, was dieses ganze Gute-Nacht-Geschichten-Business angeht. Das ist ganz geil, weil da gibt es, kennt ihr den Strubbelpeter? Ja, oder den kennt man. Der ist ziemlich geil und ziemlich brutal, typisch deutsch, eigentlich ganz geil. Und da gibt es diesen Part, der Daumenlutscher. Und der Daumenlutscher beginnt, und das ist kein Scheiß, mit der Mutter, die zu ihrem Kind, das zu ihrem Kind sagt, ich bin kurz weg, mach keinen Mist, warte hier, lutsch dich am Daumen, ciao, und geht. Was erwartet sich, was jetzt passiert? Was erwartet sich genauso, als würde sie sagen, ich bin kurz weg, mach keinen Scheiß, lies nicht im Tagebuch deiner Schwester, dass ich in der zweiten Schublade von oben befinde, ich bin in genau 15 Minuten wieder da, tschüss. Das ist genau das Gleiche, was erwartet sie? Das sind diese Dinge, die dann passieren, wenn man es zum ersten Mal macht. Man weiß nicht mehr, was man sagen wollte. Der Daumenlutscher, genau. Wie geht es nämlich weiter? Das ist nämlich sehr interessant. Natürlich lutscht er am Daumen. Natürlich. Und dann, was nicht so ganz erwartbar ist, dann kommt nämlich ein Mann, wildfremder Mann, irgendwie in die Wohnung mit einer Schere und schneidet dem Jungen beide Daumen ab. Blut, Chaos, Tränen, Deutsch, yeah. Und dann, das Geile ist, dann kommt die Mutter und natürlich besonders, er ist kein Scherz, die Mutter kommt rein und sagt, tja, ich hab's dir ja gesagt. Klar, wie eine Mutter halt so reagiert, wenn der Sohn ohne Daumen im Wohnzimmer steht. Ja, was soll ich sonst machen? Ich hab's dir ja gesagt. Ja, und dann sagen alle, ja, aber die Lehre, die man daraus sieht, die ist so toll. Lutscht nicht am Daumen. Ja, und er kriegt vielleicht mal dieses Problem in den Griff, dass sie offensichtlich einen Irren in der Nachbarschaft rumlaufen haben, der Kinder attackiert mit einer Schere. Vielleicht da das Problem. Naja, das war's von mir, der Stefan Kiesel. Also. Wie großartig. Ah, sehr gut. Ich habe das noch nicht gehört, bis jetzt. Oh Gott, ich habe mir das zum ersten Mal angehört jetzt. Und ich finde es so unangenehm. Aber es ging. Es war nicht genau wie meine Erinnerung. Tatsächlich, aber ich muss tatsächlich sagen, nee, ich hatte die Lacher mehr in Erinnerung tatsächlich. Und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Angst vor meinem Teil. Weil ich weiß nicht, ich hatte eigentlich schon gedacht, das läuft ganz gut. Aber richtig gut. Aber wo wir tatsächlich, wir hatten uns im Vorhinein unsere Programme gegenseitig vorgespielt. Mega awkward. Und ich dachte mir, standen wir in meinem Wohnzimmer im Erdgeschoss und haben uns gegenseitig, weil wir völlig nervös waren, unsere Teile vorgespielt. Was noch uncooler ist, als von der Masse zu machen. Naja. Mega uncool. Und da habe ich mir gedacht, Alter, der Blitzkrieg-Gag, der wird einen Applaus geben. Der ist echt gut, nicht schlecht. Harry Potter, wir führen gerade Kreuzzügen, Blitzkriege, schlechtes Beispiel. Das ist ein richtig geiler Gag. Und da war dann wirklich so, er macht ihn auf der Bühne und wusch. Vor allem, ich habe das Programm. Die ganze Luft verlässt den Raum. Ich habe das Programm einem Freund geschickt, der auch vor ein paar Wochen sein erstes Mal im Boeing hatte. Und der hat auch gesagt, es wäre ein super Gag. Du hast gesagt, das wird ein super Gag. Meine Erwartungshaltung ist ins Unermessliche gestiegen bei diesem Gag. Und es war der schlechteste. Und es hat mich so rausgeworfen. Danach kam noch ein riesen Harry Potter-Teil, den ich einfach komplett vergessen habe. Aufgrund meiner Furcht dann. Krass. Ich stehe auch nach wie vor hinter dem Gag. Ich glaube, das Publikum hat ihn nicht hundertprozentig verstanden. Vielleicht hätte man mit dem Blitz nochmal, dass der Blitz jetzt direkt. Ich habe vorher den Blitz gezeigt, tatsächlich, visuell. Ja. Aber es kam vielleicht nicht an. Aber ich stehe weiter hinter dem Gag und werde den auch nochmal machen. Ich glaube, als Tweet hätte der mega gut funktioniert, hätte der richtig viele Erfolg bekommen, weil man halt einfach gut nachvollziehen kann und man drüber nachdenken kann. Aber im Stand-up, glaube ich, ist es ein bisschen, man ist da vielleicht manchmal zu schnell fürs Publikum. Ja. Aber das Publikum an sich tatsächlich war tatsächlich auch sehr, sehr willig, tatsächlich zu lachen. Weil ich dachte, okay, erstes Mal Stand-up, bestenfalls werden ab und zu ein paar Leute lachen, schlechtestenfalls halt Stille. Ja, genau. Und ich habe mir wirklich halt vorgestellt, dass es wirklich ein absolut realistisches Szenario ist, dass die 5 Minuten lang schweigen und ich halt einfach rede für niemanden und dann gehe und ciao. Ja, habe ich auch in Erwägung gezogen. Und habe mich auch schon damit abgefunden, auch so ein paar Gags zu machen zu dem Thema, dass niemand lacht. Also man versucht ja auch vorher alle Szenarios, die man sich ausdenkt, auch gerade in so einem kleinen Club, wo man auch noch schneller mal Leute hat, die dazwischen rufen, da überlegt man sich schon bei jedem Szenario Dinge, wie man da auf Dinge reagiert, um nicht uncool zu wirken und um die maximale Awkwardness irgendwie zu überspielen mit Sprüchen, die man sich vorher zurechtlegt. Aber im Endeffekt musste man davon nichts machen, weil es hat weder jemand reingerufen, noch was wirklich schlecht. Ja. Aber der Scherenmann kam richtig gut an. Die Leute lieben Scheren einfach. Das ist einfach ein geiles Thema. Die Leute lieben das. Vor allem, wenn man Daumen abschneidet, ist kein Problem. Ja, dann ist es wieder lustig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, also haben deiner Meinung nach die Leute an den richtigen Stellen gelacht. Ja. Weil was sehr gut ankam, war dieses Deutsch, ne? Dieses Tränen, Trauer, Blut, Deutsch. Habe ich in der Tat sehr gut improvisiert, also das ist mir da eingefallen. Das habe ich vorher. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil es beim ersten kam es ja richtig gut an, ne? So typisch Deutsch. Da glaube ich, da hast du einen überdurchschnittlichen großen Lacher bekommen, weil das halt einfach so ein Thema ist, glaube ich, mega gut zieht, so haha, ja, wir Deutschen. Ja, voll interessant. Wollte ich gar nicht machen, diesen Gag, aber manchmal sagt man einfach Dinge, weil man lernt es ja nicht komplett 1:1 auswendig, sondern man lernt sich so Brücken zu bilden und so Sätze natürlich legt man sich zurecht. Aber manchmal rutscht einem da so was rein, das man gar nicht vielleicht unbedingt drin haben wollte, was man vielleicht sogar bewusst nicht machen wollte, aber man hat schon mal darüber nachgedacht und deswegen sagt man es dann in so einer Nervositätssituation. Das ist auch ganz gefährlich. Und dann habe ich das gesagt und es hat Lacher bekommen tatsächlich. Genau, und das sagte ich mir nämlich, dass du dann beim zweiten Mal, wenn du sagst, er hat es abgeschnitten, tot, Blut, dass du es dann nochmal raushaust, weil es gute Lache bekommen hast. Also, dass du den Flow des Publikums richtig erkannt hast und darauf eingegangen kann bist sein. Und den Gag gegeben hast. Du nicht hast so ihnen genau das gegeben, was sie wollten. Ja, nicht so bewusst, aber kann sein, dass es noch geholfen hat. Ich fand schon, dass sie an den richtigen Stellen gelacht haben. Also, das war tatsächlich eine Stelle, wo ich dachte, okay, hätte ich nicht erwartet. Dann der Scherenmann hat mich sehr gefreut. Den habe ich ja bewusst ans Ende getan, weil ich den auch ganz gut fand. Und am Anfang der mit Jesus kam ja mir auch ganz okay an. Die Leute lieben Jesus einfach. Das sind deine Themen. Jesus, Harry Potter und Scherenmann. Habe ich auch gedacht. Beim ersten Mal versucht man ja irgendwie Themen zu machen, mit denen man irgendwie, wo man sagt, da stehe ich hinter. Das sind meine Themen, für die interessiere ich mich. Ich will als der Comedian bekannt sein, der über diese Themen Scherze macht. Und im Endeffekt hatte ich vor mir dann Stand-up über Jesus, Bibel, irgendwie Harry Potter und irgendwie eine gute Nachtgeschichten, wo ich mir dachte, wäre ich niemals drauf gekommen, dass ich der Typ bin, der die gute Nachtgeschichten-Gags macht. Ja, aber es ist halt dein Stil. Naja. Aber im Endeffekt war ich doch zufrieden. Auch jetzt vom nochmal hören. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe mir meinen Teil noch nicht angehört. Das ist das erste Mal jetzt. Go, go. Viel Spaß mit Florentin. Extra aus Berlin gekommen. Oh. Siehst du? Kinder. Hier ist für euch Florentin Mill. Eine Sache noch ganz kurz vorneweg, bevor wir anfangen. Die Sache ist die, wir können momentan noch keine Witze über den Holocaust machen. Deswegen. Moment. So, alles klar. Okay, gut, los geht's. Ja, ist mein erstes Mal hier auf der Stand-Up-Bühne und es fühlt sich schon jetzt an wie ein schlechtes erstes Date. Ich stehe hier ganz alleine rum, rede viel zu viel, versuche verzweifelt schlechte Gags zu machen, während ihr euch denkt, mein Gott, wäre ich da einfach nur zu Hause gewesen. Das wäre so einfach gewesen. Ich hätte nicht mehr irgendwas machen müssen, ich hätte nur einfach nichts machen müssen. Das wäre so einfach gewesen. Ich sage es dir, Dates sind wie Einradfahren. Ich kann nicht Einradfahren. Und ich bin wirklich sehr schlecht in ersten Dates, deswegen lese ich auch mal gerne so Ratgeber. So, was kann man machen? So ein paar Tipps, so hier, was kann man machen? Und was ich letztens gelesen habe, was Menschen besonders gut zusammenbringt, was eine enge Verbindung herstellt, ist das gemeinsame Erleben von extremen Situationen. Und da war dann so eine Geschichte von so einem Mann und so einer Frau, die zusammen in so einer Höhle waren, die eingestürzt waren, die haben zusammen überlebt und haben dann auch geheiratet und sind glücklich geworden. Ja, okay, wie genau soll ich jetzt diesen Tipp umsetzen? Was genau soll ich da machen? Also, wie stellt er sich das vor? Da gehe ich dann im Büro zu meinem Schwager und sage so, hey, pass mal auf, wir haben doch gerade so nett am Bier geredet, du hast mir erzählt, dass du wieder mehr Bongo spielen willst wie in deiner Kindheit und das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber hast du vielleicht Lust, am Wochenende mit mir in der rostigen Seilbahn zu fahren oder so? Keine Ahnung, hast du da Bock drauf? Naja, nee, aber von der Frau habe ich letztens gehört, was ich immer mache, beim zweiten Date trage ich kein Make-up mehr, um zu sehen, ob der Mann auch trotzdem noch freundlich zu mir ist. Das ist eine geniale, super Idee, das mache ich auch. Und zwar mache ich jetzt mal Folgendes, beim zweiten Date kaufe ich mir ganz oft dieselbe Hose in unterschiedlichen Größen. Und dann gehe ich auf das Date und so alle halbe Stunde sage ich, ich muss ganz kurz aufs Klo gehen, gehe kurz weg und ziehe mir die Hose in einer Nummer kleiner an. So dass es im Verlauf des Dates so wirkt, als würde ich immer und immer fetter werden. Einfach um zu sehen, wo ist die Schmerzgrenze der Frau? Wo hört es auf? Wohin kann ich gehen und wohin nicht weiter? Und selbst wenn sie es bis zur letzten Hose durchhält, dann entschuldige ich mich nochmal ganz kurz, ich muss ganz kurz aufs Klo, gehe kurz weg und dann bringe ich statt mir mein mexikanisches Stunt-Double raus. Einfach um zu sehen, würde sie mich noch mögen, wenn ich Mexikaner wäre. Das ist für mich einfach extrem wichtig. Und jeder, der hier gerade in der Beziehung ist, kann sich mal die Frage stellen, würde mich mein Partner noch lieben, wenn ich Mexikaner wäre? Dann kommt vielleicht ein paar Antworten zustande. Ja, lief nicht so gut, zum Beispiel die Mexikaner bei meiner letzten Freundin hat nicht so gut funktioniert. Wir haben jetzt Schluss gemacht, aber sie war auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also sie hatte so ein paar komische Angewohnheiten. Zum Beispiel hat sie beim Obst immer nur den Aufkleber gegessen und das Obst weggegessen. War irgendwie ein bisschen seltsam. Naja, jetzt haben wir Schluss gemacht und ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Freundin. Und ich sag mal so, das Problem ist, ich kann mir momentan die Tattoo-Entfernung nicht leisten. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn die neue auch wieder Melanie heißen würde. Falls eine Melanie im Raum ist, einfach stellt euch an die Schlange an. Ja. Ja, das war schon ein bisschen schade. Wir kannten uns schon sehr lange, wir kannten uns schon seit der Schulzeit. Und es ist mir letztens eingefallen, dass wir in der Oberstufe manchmal Unterricht hatten in anderen Klassenzimmern von fremden Klassen. Zum Beispiel in so einer 6. Klasse hatten wir Unterricht. Und da hing dann an der Wand so lauter Steckbriefe von den ganzen Schülern dieser 6. Klasse. Und dann haben wir mal angeschaut, dann so ein Steckbrief von so einem ganz süßen kleinen Mädchen. So, Alter, Name, Clara, Dinge, die ich mag, Spaghetti, Pferde, Hasen, Dinge, die ich nicht mag, Jungs, Hausaufgaben, Spinat und Hitler. Hitler, die mag ich nicht einfach, obwohl ganz technisch gesehen hätte sie Hitler gar nicht mehr erwähnen müssen, denn sie hatte ja schon Jungs erwähnt. Also eigentlich wäre es gar nicht mehr nötig gewesen. Diesen Hitler, den mag ich nicht irgendwie, den finde ich irgendwie eklig. Und die reden immer nur über so doofe Jungs-Sachen wie Fußball oder Holocaust. Vielen Dank, Dankeschön, schönen Abend noch. Das tut so weh. Ja. Das tut so weh. Aber ja, aber ich eben es wurde tatsächlich bei beiden gegen Ende besser irgendwie. Aber ich hatte es wirklich auch besser in Erinnerung. Ich fand es so lustig, dass deine Feedlines oft besser ankamen als deine Feedlines. Ja. Da Leute gelacht im Publikum. Und ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber es haben oft, da ist eine Frau, die hat penetrant gelacht bei dir. Ja, meine Mutter. Und es war diese eine Frau. Deine Mutter. Und oft war es die. Also die hat man sehr oft rausgehört. Naja. Aber ich hatte auch tatsächlich die Reaktionen größer in Erinnerung tatsächlich. Ich hatte es aber diese ein bisschen schwächer in Erinnerung. Hm. Was eigentlich perfekt unsere beiden Persönlichkeiten definiert, aber wirklich perfekt einfach. Ja, ich saß vor allem bei dir, bei deinem Auftritt ja hinten, bei den anderen Comedians und bei den Kollegen, wie man ja jetzt sagen kann. Und diese werten Kollegen, die haben an echt anderen Stellen gelacht. Bei dir zum Beispiel fanden den Hitler mit den Jungs-Gag super. Also, dass sie theoretisch schon nach Jungs hätte aufhören können. Da haben die sich beömmelt. Also, da hat zumindest einer mal gesagt. Der Kellner. Der Kellner hat gesagt, ja, ist ganz okay. Habe ich schon noch nicht gehört. Ja, hat einen lustigen Tweet auf seinem iPhone gelesen. Ja, genau. Ja, ich habe tatsächlich, muss ich natürlich auch sagen, viele Tweets recycelt, weil ich tatsächlich auch einfach scheiße faul bin und auch am Tag davor irgendwie noch nicht wirklich was hatte, aber ein paar Ideen hatte und die dann noch eingebaut habe. Was nicht stimmt, aber, du hattest alles schon Tage davor. Ja, hast aber es alles war nicht gut. Naja, halt. Nee, das stimmt nicht. Ich hatte viele Ideen, habe dann aber, als ich mich da am Tag davor hingesetzt habe, um die auszuformulieren, gemerkt, okay, das ist alles überhaupt nicht lustig, das funktioniert alles gar nicht. Und muss dann noch ein bisschen was stopfen. Aber naja. Na gut, ich habe auch Geschichten genommen, die komplett ich schon mal erzählt habe hier im Podcast und versucht habe. Aber ich glaube, ich habe die Form umformuliert teilweise. Aber muss sagen, es war tatsächlich echt ein geiles Gefühl. Also es war mal auf der Bühne zu stehen und wenn dann, also bei mir hat der erste schon überhaupt gar nicht funktioniert. Tatsächlich, es hat recht lange gedauert, bis zum ersten nachher. Bei dir hat Stefan Funchy für Stars, natürlich ein Klasse, kann man gut machen. Gut, aber es ist dann schon echt unangenehm, wenn keine Lacher kommen. Aber sobald dann die ersten Lacher kommen und man auch so ein bisschen lockerer wird und sich wohlfühlt und denkt so, okay, ich habe jetzt noch einiges zu erzählen und die sind auch ganz gut dabei. Es ist echt ein geiles Gefühl, also muss man echt sagen. Das ist mega geil, ja. Man wird echt immer lockerer und man hat irgendwie auch einfach keine Lust mehr aufzuhören. Es ist echt wie so ein Rausch. Irgendwie, du hast die Aufmerksamkeit von einem ganzen Raum. Ja? Da sind 50 Leute, die nur dir zuhören gerade und nichts anderes machen. Und du stehst gerade voll im Mittelpunkt, Licht auf dich, alles andere ist dunkel. Ja, und vor allem Lachen ist eine viel geilere Anerkennung, eine viel geilere Form der Anerkennung als zum Beispiel Klatschen oder so. Total. Also, das kann man auch höflich, aber Lachen machst du halt nur, also du kannst nicht cool unecht lachen. Und ein Publikum lacht auch nicht unecht. Ja, und auf der Aufnahme hört man jetzt nur das Lachen, aber es ist ja auch so eine Atmosphäre, ne? Und du schaust auch ins Publikum, die dich halt vielleicht, manche Leute grinsen halt nur oder lachen jetzt halt nicht immer. Und das, du guckst da und die freuen sich irgendwie und gucken dich an und du haust da Sachen raus. Das ist schon echt ganz cool. Das ist also, mega geil. Es ist auch wie eine Sucht irgendwie. Man hat, vor allem, man ist danach auch, man hat irgendwie so Entzugserscheinungen danach. Danach fühlt man sich total Adrenalin wieder runter und man fühlt sich fast schlechter als davor, weil man diesen High hatte einfach. Das ist schon echt sehr. Ja, und vor allem, man muss auch mal sagen, die anderen Comedians, kam teilweise auch nicht besser an. Und die haben halt schon mehrere Auftritte da gemacht, so. Und das finde ich total interessant, weil die haben dann oft neues Material ausprobiert. Und man muss sagen, das ist, glaube ich, das Geilste überhaupt. Wenn du wirklich am Tag noch da vorbeigehen kannst und der dir sagt, mach entweder 5 Minuten oder eine Viertelstunde und du kannst wirklich, du hast genug Programm, um flexibel zu sein, wie viel du gerade machst. Das finde ich, wenn man so weit ist, dass man eine Viertelstunde machen kann oder nur 5 Minuten oder theoretisch eine halbe Stunde einfach aus dem Stegreif, das finde ich so großartig. Und da will ich auf jeden Fall immer hinkommen. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Und wir haben auch schon ein paar Kontakte da geknüpft. Unter anderem bei dem, der zwischen uns aufgetreten ist. Der hat auch eine eigene Show. Ja. Aber dann natürlich unter anderem Namen. Also wenn dann irgendwo in eurer Nähe ein Tefan Stitze und Borentin Bill auftritt, dann geht da lieber nicht hin. Wir haben jetzt noch Platz für Wir haben jetzt noch genau Platz für eine Anekdote und ich würde mir wünschen, dass sie gut wäre. Okay. Also, hast du noch eine gute am Start? Nee. Ich hätte noch Kleinigkeiten am Start. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass wir besprochen wurden, dass dieser Podcast besprochen wurde irgendwo. Ja, das habe ich auch gelesen. Da hat jemand geschrieben, ich habe das Podcast-UFO bei mir auf der Seite besprochen. Mhm. Und dann bin ich da drauf geklickt, weil ich von diesem Wort besprochen so fasziniert war. Da hat jemand einen Absatz über uns geschrieben und ich war enttäuscht. Und ganz im Ernst. Es ist so eins unter analysieren, so besprochen. Ich habe drüber ganz gesprochen. Ganz im fucking Ernst. Ich finde, also die Linguisten, die haben ja eh nicht mehr so viel zu tun. Also es gibt ja die meisten Wörter, gibt es ja schon. Und wenn man noch Wörter braucht, dann setzt man halt Dinge zusammen, die es schon gibt. Oder man erfindet Namen. Aber das wird ja nicht mehr so viel gebraucht. Deswegen können die sich mal die Arbeit machen, bei jedem Wort eine klarere Definition dahinter zu schreiben. Wie zum Beispiel, man darf nur besprochen schreiben, wenn man mindestens 5 Argumente liefert oder so. Oder mindestens 5 Aspekte bringt. Das finde ich blöd, eine Sprachpolizei. Das finde ich nicht schlecht, gegen den Missbrauch von Worten. Aber voll, genau. Also du darfst auch nicht, genau, auch sowas wie Wörter und Worte, das klar zu trennen und einfach genau die Definition hinzunageln, so richtig nazihaft einfach die Definition zu schreiben. So komplex und kompliziert. Ich will Zahlen in Sprache haben. Ab 4 darfst du sagen, analysieren. Ja. Argumenten. Ab 5 Beispielen darfst du sagen, du hast es besprochen. Aber nicht bei einem kümmerlichen Absatz, weil du erwächst Erwartungen mit sowas. Und auch Zeitungen müssen viel vorsichtiger sein. Das finde ich großartig. Das ist das Zitat der Folge. Auch Zeitungen müssen, der letzte Mahner Deutschlands, Stefan Tingo, hat gesprochen. Auch Zeitungen müssen vorsichtiger sein heutzutage. Aus einem ganz anderen Grund. Sie benutzen das Wort Gefühle, wenn sie eigentlich Emotionen meinen. Das darf so nicht weitergehen. Aber genau das meine ich. Das ist genau das der Punkt. Auch wir würden uns auch quasi total ins eigene Bein schneiden. Damit? Ich finde es schon ganz geil, dass wir besprochen wurden und unsere einzige Reaktion darauf ist, warum wurden wir nicht mehr besprochen? Das Erste, was kommt sofort. Unsere Reaktion ist eigentlich, warum wurden wir nicht besprochen, obwohl da steht, dass wir besprochen wurden. Warum wurden wir belogen? Warum müssen wir das über uns ergehen lassen? Genau. Sozusagen. Es hat uns jemand besprochen und unsere Reaktion ist, warum wurden wir belogen? Finde ich auch gut. Ja, ich habe jetzt noch so ein paar Ideen, aber die würde ich gerne einfach noch mal für die nächste Folge mir überlegen. Die rauszuhauen. Ich finde es so gut, dass wir mittlerweile überhaupt nicht mehr versuchen, irgendwie ein organisches Gespräch zu bauen. So, ja, ich hätte jetzt noch 3 mittlere Ideen und eine nicht so gut. Aber wann ist das eigentlich gekippt? Oder? Sollen wir es wieder in den Griff bekommen eigentlich, dass wir mal wieder ein normales Gespräch? Ich glaube, das ist mit diesem Schnittmassaker gekippt irgendwann. Bei welches Schnittmassaker meinst du? Das stimmt nicht. Nee, aber es ist ja irgendwann so ein Bewusstsein aufgekommen, dass wir schneiden können und dass wir nicht immer sofort performen müssen. Und früher war es halt so, während der andere gesprochen hat, musste man halt konstant überlegen, okay, was sage ich als nächstes, weil es darf keine Pause entstehen. Mittlerweile ist es so, nee. Ach, scheiß auf die Pause, mal gucken, ob er was sagt. Ansonsten atmen wir einfach. Nee, so nehme ich das nicht mehr, so nehme ich das nicht wahr. Aber bei Skype ist es halt extrem schon, so. Nein, ich das meine, hat nichts mit Skype zu tun. Nee, die letzten Wochen, wo wir gegenüber voneinander saßen, haben wir das ja auch nicht gemacht. Aber so, seitdem wir das bei Skype wieder machen, ich zum Beispiel höre dich die ganze Zeit, als würdest du durch ein Walkie-Talkie mit mir sprechen. Und da du aber nie over oder so sagst, weiß ich nicht, wann aus ist mit reden. Jetzt zum Beispiel redest du gerade und ich weiß nicht, worauf reagierst du gerade, auf was ich gerade gesagt habe. Ich fand den Scherenmann auf jeden Fall auch sehr lustig und ich glaube, den kannst du beim nächsten Mal auch wieder machen. Nee, weil ich liege gerade in der Badewanne mit dem Walkie-Talkie und das andere Walkie-Talkie liegt so auf so einem Stativ vorm Mikrofon gerade. Und dann was ihr nicht wisst, wir nehmen mit einem Dosentelefon auf. Genau, Dose direkt an die Podcast-Zentrale. Wir kommunizieren mit einer langen Schnur von Köln nach Berlin und 2 genau. Dosen. Wir waren sogar kurz davor, unsere Podcast-Lizenz zu verlieren wegen dieser Scherengeschichte. Ne? Da haben ein paar ganz ernste Blicke aus dem Leben. Wir wohnen ja direkt neben der Podcast-Zentrale, neben dem Podcast-HQ. Und da haben schon ein paar Leute sehr skeptisch rübergeguckt über den Podcast-Polizei. Zaun. Und schon so den Finger in der Luft gehabt, so na, na, na. Das finde ich auch nicht schlecht. Na, also, na, na. Wenn es eine Podcast-Polizei gäbe, die sich immer dann in Folgen ankündigt mit so einem ja, hallo. Wir sind die Podcast-Polizei. Ihr habt letzte Woche was von den Scheren erzählt. Entschuldigung. Was ich auch interessant finde, wir haben jetzt ja den neuen, diesen Explicit-Button haben wir jetzt, ne? Ja, jetzt endlich. Titten ficken! Und ficken! Bullshit! Blödmann! Wir können die ganzen Doofkopf. Stimmen Sachen jetzt sagen. Du dummer Dussel! Und als wir du besprochen doofe wurden. Doofe Rübe! Als wir besprochen wurden, stand da drin, das Podcast-UFO trägt den Explicit-Button mit Stolz und zu Recht. Seit 5 Minuten. Da dachte ich mir, ich lese das, ich bin ein Teil dieses Podcasts, ich wusste noch nicht mal, dass wir den haben. Das ist auch so ein Ding. Wir wurden auch noch falsch besprochen. Falsch verstanden. Das ist immer das Schönste, wenn man andere Leute liest, die was über das sagen, was man hundertprozentig sicher weiß. Das was man besser weiß als die Leute, die darüber schreiben, ja. Weil die Medien ja immer so ein Ding sind, wir beziehen das Wissen ja aus Medien. Aber wenn die Medien das Wissen von einem selber beziehen und man es selber weiß, finde ich das so großartig immer. Weil es ja, nicht vor allem den Medien wird ja wirklich nicht vertraut. Und ich lese das oft so bei Neo Magazin-Videos, dann in den YouTube-Kommentaren, irgendwie bei Spielen dann so, ja, die wussten die Antworten noch alle schon im Vorhinein, das war alle abgekartetes Spiel. Da sieht man, dass Jan irgendwie viel zu schnell reagiert. Und du weißt einfach, nein, es ist einfach nicht so. Du weißt es einfach. Aber die streiten sich dann, nein, das stimmt nicht. Doch, das kann man ja alles schneiden. Und die haben das bestimmt im Vorhinein besprochen und so. Und ich bin mir ganz sicher, und das war bei dem und dem Spiel schon so. Und du weißt auch, nee, ist einfach nicht so. Nein, es ist das nicht ist echt so interessant, einfach weil man ja selber auch manchmal so meint, hat über Folgen, so, ja, das ist alles gefaked und so, aber wahrscheinlich hat man genauso Unrecht wie die Leute. Ja, ja, genau. Weil man immer so schnell dabei ist zu sagen, ja, das ist alles gefaked, das ist alles falsch, aber... Ja, man sucht immer so einen großen Komplex, aber im Prinzip ist alles Ockhams Rasiermesser. Es ist die möglichst, die einfachste Antwort ist immer die richtige. Das ist nicht Ockhams Rasiermesser. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Mach's gut. Jetzt sind wir schon wieder bei Rasiermessern gelandet am Ende. Ja, es wird nicht. Wir drehen uns einfach immer im Kreis. Wir kriegen es nicht hin. Nächste Folge, dann mit. Ach so, warte mal. Wollen wir kurz mal teasen auf unser neues, auf die neue Projektidee? Home Story? Nee, wenn dann auf die Home Story. Okay, dann tease. Ist die Home Story schon nächste Woche? 12. Nee, warte mal. Und das steht jetzt fest, der 12. oder was? Wollten wir das nicht verschieben? Ja, musst du mir sagen. Ich fände eher in Richtung Weihnachten schön. Ein bisschen später. Ja, aber dann machen wir doch. Aber in der Woche ist doch nichts mehr, oder? Neomagazin-mäßig. Ja, aber Samstag ist halt es driftet in private Gespräche ab. Es ist jetzt einfach nur noch ein privates Gespräch. Ja, ja, aber in der Woche ist doch kein New Magazin mehr, ne? Weiß ich nicht. Dann lass doch das in der Woche machen. Und freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die wird ganz fantastisch mit einem neuen Projekt, denn wir launchen das Podcast-UFO Home Story. Ganz recht. Wie wir es damals in Folge 9 angekündigt haben, werden wir die nächste Folge bei einem Hörer zu Hause aufnehmen. Eine nette Hörerin hat uns eingeladen, bei ihr vorbeizukommen und dort einen Podcast aufzunehmen. Das nehmen wir natürlich an und wir kommen vorbei und haben vielleicht tatsächlich unseren ersten weiblichen Gast in der Sendung, eine Hörerin. Wir haben vielleicht unser erstes Mal live mit einer Hörerin mit live dabei sein. Und falls ihr noch Tipps habt, irgendwas, was wir wissen müssen, einfach nochmal in die Kommentare schreiben. Wir sind sehr aufnahmefähig, was das angeht. Also ich glaube, sie hat uns vor allem mit dem Argument Kakao gelockt. Und es ist ja auch diese behagliche Weihnachtsstimmung, die wir beide empfinden gerade. Und wir wollen einfach mal jetzt irgendwem so ein warmes Gefühl ums Herz bescheren. Und wir haben noch ein ganz tolles anderes Projekt für euch am Start, was vielleicht nächstes Jahr gelauncht wird. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber es wird bald konkret. Die krassen Hörer von euch wissen vielleicht, worum es geht. Wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr drauf teasen. Wir werden jetzt so ein bisschen so Adventskalendermäßig immer jedes so ein mal bisschen mehr verraten. Bisschen mehr. Und so ein bisschen, so jede Folge so ein bisschen mehr darauf hin teasen, bis es im nächsten Jahr dann den großen Knall gibt. Ey, ich bin echt so nervös gerade, weil ich freue mich so auf meine 3 Türchen Adventskalender. Das ist so geil, so etwas, dass man nur einmal einen Tag und dann darfst du 3 gleichzeitig essen. Wie geil ist das denn? Ja, aber du denk mal an gestern vielleicht. Gestern war ein trauriger Tag, weil du konntest nichts essen. Ich glaube, ich kaufe mir einfach direkt 2. Oder, was ich auch gesehen habe, jemand hat sich 24 Adventskalender gekauft und isst einfach jeden Tag einen ganzen Adventskalender. Nee, war das nicht die Idee, jede Stunde bis Weihnachten was zu essen zu haben? Ja, 24 kann man dann natürlich auch machen. Du hast pro Tag einen Adventskalender mit 24 Dingen. Muss halt durchgehend wach bleiben. Das ist halt der Nachteil. So halt wach bis Weihnachten. Aber dafür ist sehr praktisch, dass Weihnachten am 24. ist und nicht am 25. Da wird das Ganze nicht aufgehen. Naja. Gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Mit diesem Fun Fact verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Podcast-UFO.